Klappner mit Mark Spoon live aus dem Hessischen Rundfunk. Club Night. for me. Die Platte heißt übrigens Basco, The Beat Is Over. Absoluter Killer. Thank you. 22.02 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. Weiter geht's mit Mark Spoon in der HR3 Club Night. Ja, in Frankfurt gibt es noch eine neue Location. Das ist das Lofthaus auf der Hanauer Landstraße. Es ist heute Nacht Loveball. Momentan die Party. Und wie vorhin schon gesagt, der Trainspotting Club im Nachtleben. Heute nur mit Roland Leska. Ich bin später in Heilbronn, der alten Gießerei, und danach in Dorian Gray. Und hoffe euch natürlich morgen früh alle da zu sehen. Ja, die letzte Stunde heute bei Club Night live aus Hessen. We'll be right back. Pretty soon, it'll all turn to dust. So get up! Forget the past. Go outside and have a blast. It's even hotter.